Telekom Fernsprechkabine Friedelstraße 34 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein rosa roter Flyer mit der Aufschrift: Wir kaufen Ihr Fahrzeug jetzt oder später, sofort Bargeld. Rufen Sie uns bitte an unter Funk Doppelpunkt und dann kommt eine Mobiltelefonnummer. Und darunter steht auch ohne CAT und TÜV, Unfallwagen, Motorschaden und hoher Kilometerstand, danke. Ansonsten hier in der Friedelstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.